Ich war bei dir. Namenlose Tage. Ich fand bei dir Nächte ohne Schlaf. Ich hab mit dir am Meeresstrand gelegen. Mir war es oft, mein Herz auf Wellen tanzt. Ich war für dich Spielzeug für Sekunden. Ich war für dich der fünfte Ring im Ohr. Ich kenn das Gift, das die Liebe tötet. Ich will ein neues Spiel.